Das gemeinsame Maßnahmenkomitee der Gewerkschaften der öffentlichen Bereiche der beiden großen Gewerkschaftsverbände Südkoreas, das aus den Gewerkschaften verschiedener Industriezweige des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften und des Generalverbandes der Gewerkschaften Südkoreas besteht, veranstaltete am 18. Juni im Park Yoido in Seoul eine gemeinsame Massenkundgebung gegen die Anti-Arbeiterpolitik der Regierung. An der Kundgebung nahmen mehr als 100.000 Gewerkschaftler beider Organisationen teil. Auf der Kundgebung prangerten die Redner den Versuch der Regierung, nicht nur in den staatlichen Finanzunternehmen, sondern auch in den privaten Banken das System der Jahreslöhne einzuführen, als gesetzwidrig an. Die Regierung wolle die Verantwortung für alle Misserfolge auf das Volk abwälzen. So warnten die Gewerkschaften die Regierung vor einem Generalstreik von 400.000 Arbeitern.